Die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda veröffentlichte jüngst mit einem Foto von der revolutionären Tätigkeit vom Genossen Kim Jong-un einen Beitrag. Darin hieß es, dass die TVRK, in der die ganze Armee und das gesamte Volk mit einem hervorragenden Führer an ihrer Spitze um ihn zusammengeschlossen seien, ihre Macht als ein unbesiegbares, politisch und militärisch starkes Land demonstriere.